deine Melodei, hat die Anmut selbst, die Anmut selbst geboren. Phoebus, deine Melodei, hat die Anmut selbst geboren. Selbst geboren.